Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Das Karolinska-Institut in Schweden, an dem alljährlich der Nobelpreis für Medizin und Physiologie vergeben wird, ist in diesem Jahr mehrfach wegen eines Forschungsskandals in die Schlagzeilen geraten. Dort hatte der italienische Chirurg Paolo Macchiarini Patienten eine Luftröhre aus Plastik eingepflanzt. Zwei der drei operierten Menschen starben. Eine Untersuchung des Instituts ergab, dass die Operationen nicht rechtmäßig waren. Trotz massiver Warnungen hielt Macchiarinis Fürsprecher an ihm fest, darunter auch einige Mitglieder des Nobelpreiskomitees. Schatten auf dem Nobelpreis, Christine Westerhaus berichtet aus Schweden. Es ist sehr deprimierend und besorgniserregend, dass dieser Preis, der so ein großes Ansehen genießt, diese Katastrophe erlebt. Als Nobelpreisträger weiß Arvid Carlsson, was auf dem Spiel steht. Bereits im Februar hatte er im schwedischen Fernsehsender SVT gefordert, dass alle Mitglieder des Nobelpreiskomitees, die in die Macchiarini-Affäre verwickelt sind, umgehend zurücktreten. Hier muss radikal aufgeräumt werden und ein sehr deutliches Signal in die Welt geschickt werden, um den Schaden zu begrenzen. Urban Lendal, Generalsekretär der Nobelversammlung, war der Erste, der im Februar das Handtuch warf. Er sah sich in der Verantwortung, weil er Macchiarinis Berufung im Jahr 2011 vorangetrieben hatte. Doch erst Anfang September, 7 Monate nach Lendals Rücktritt, räumte die Nobelversammlung in ihren eigenen Reihen auf. Eine Untersuchungskommission hatte einigen stimmberechtigten Mitgliedern massives Fehlverhalten in dem Fall bescheinigt. Sie wurden daher aufgefordert, ihren Posten zu verlassen. Auch Anders Hamstein. Im Februar war er schon als Chef des Karolinska-Instituts zurückgetreten. Obwohl ein Gutachter bestätigte, dass Paolo Macchiarini Forschungsdaten gefälscht hatte, stellte sich Hamstein noch 2015 hinter den Chirurgen und verlängerte dessen Anstellung. Das Nobelpreiskomitee hätte schon viel früher reagieren müssen, kommentierte Bo Riesberg, ehemaliger Vorsitzender des schwedischen Ethikrats, im Fernsehsender SVT. Nur so hätte verhindert werden können, dass der Nobelpreis mit beschädigt wird. Das hätte längst geschehen müssen, denn das Vertrauen in das Karolinska-Institut ist so stark angegriffen, dass auch der Nobelpreis darunter leidet. In der ganzen Welt wird der Name Karolinska-Institut eng mit dem Nobelpreis in Verbindung gebracht. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Der Ethiker Bo Riesberg hatte mehrfach gefordert, die Vergabe des Medizin-Nobelpreises für 1 bis 2 Jahre auszusetzen. So könne man ein deutliches Zeichen setzen und Respekt gegenüber den Angehörigen der verstorbenen Patienten zeigen. Doch der Chef der Nobelstiftung, Lars Hekesteen, hält diese Forderung für übertrieben. Ich glaube schon, dass die Affäre dem Ansehen des Nobelpreises geschadet hat. Aber ein derart starkes Signal zu senden, indem man den Nobelpreis gar nicht vergibt, ist nicht angemessen. Schließlich war es ja nicht die Nobelpreisarbeit, die schlecht gemacht wurde. Ich glaube auch, dass der Schaden nur kurzfristig sein wird. Denn der Nobelpreis hat im Laufe seiner 115-jährigen Geschichte auch schon andere Krisen gemeistert. Und so steht unserer Forschung aktuell Sendung zum Nobelpreis 2016 für Medizin und Physiologie am kommenden Montag, am 3.1. im Deutschlandfunk nichts mehr im Wege. Wegen des Feiertags können Sie uns schon ab 16.30 Uhr hören. Und das war der Beitrag von Christine Westerhaus, Unruhige Zeiten, der Macchiarini-Skandal und der Medizin-Nobelpreis.